zwei Gitarren erklingen übers Meer. Die Nacht ist voller Träume und mein Herz ist sehnsuchtsschwer. Du, wann wirst du wiederkommen? Wann wird das sein? Zwei Gitarren erklingen sehnsuchtsschwer. Die Tränen sehnsuchtsschwer. Die Tränen